brauchen euch. Byte FM. Es ist 21 Uhr. Ihr hört das Gastspiel auf Byte FM, die Sendung, in der euch MusikerInnen und Bands höchstpersönlich ihre Lieblingssongs vorspielen und dabei selbst durch die Auswahl moderieren. Heute mit der Musikerin Cat, die vor kurzem ihr neues Album Change veröffentlicht hat. Sie stellt ihre Musik gleich auch noch selbst vor und deshalb legen wir auch direkt los. Viel Spaß mit dem Gastspiel, viel Spaß mit Cat. Einen wunderschönen guten Abend, hier spricht Cat. Heute mal in der ungewohnten Rolle der Radiomoderatorin. Ich bin nämlich ganz neugierig der Einladung von Byte FM gefolgt, hier eine Stunde lang das Gastspiel zu moderieren. Mir wurde so ziemlich freie Hand gelassen, womit ich diese Stunde füllen möchte. Und ich habe beschlossen, mich einfach so richtig gemütlich mit ganz viel Musik von Freunden zu umgeben. Ich spiele heute Songs, die von MusikerInnen aus meinem Umfeld gemacht wurden. Vielleicht entdeckt ihr sogar in der Stunde das eine oder andere Neue. Beginnen möchte ich heute mit zwei Stücken von mir. Mein neues Album Change ist nämlich letzten Monat rausgekommen und beginnt mit einem Intro und dem darauffolgenden Titelsong Change. Und je nachdem, von wo ihr jetzt gerade hört, hoffe ich, ihr bekommt dadurch ein passendes Frühlings-Aufbruchs-Roadtrip-Gefühl, vielleicht auch einfach symbolisch gesprochen. Viel Freude! Oh, I'm Hi, hier spricht Kat, eure Gastmoderatorin des Gastspiels heute auf Byte FM. Und ich freue mich sehr, hier zu sein. Ich habe, wie schon in der Anmoderation angekündigt, heute Musik von Freundinnen und Freunden mitgebracht. Und ich möchte direkt starten mit einer ganz wundervollen Band. Die hat genau wie ich ihr erstes Album zu Pandemiezeiten rausgebracht. Deswegen einen sehr virtuellen Start hingelegt. Aber virtuell übrigens mit ganz wunderschön gezeichneten Artworks. Teil dieser Band namens Marmalade ist übrigens auch mein Schlagzeuger Michel Almeida. Der macht auch meine ganzen Musikvideos. Also ich habe schon sehr, sehr viel auch für mein Projekt Cat mit ihm zusammen verwirklicht. Und seine Band Marmalade macht ganz, ganz besondere, wunderschöne Musik. Und wir starten mit Marmalade. I'm on a tree. I'm on a tree. If there's anybody looking for me, I'm on a tree. If there's anybody looking for me, I'm on a tree. If there's anybody looking for me, I'm on a tree. Had enough of bad weather. Flowers they bloom and I've seen as they wither. Summer would go and a bird lost a feather. Yeah, it can be strange, but I still got my ladder. I'm on a tree. If there's anybody looking for me, I'm on a tree. If there's anybody looking for me, for me, for me, for me, for me, for me, for me, for me, for me, for me, for me, for me, for me. But it doesn't matter. If there's anybody looking for me, I'm on a tree. If there's anybody looking for me, I'm on a tree. If there's anybody looking for me, I'm on a tree. If there's anybody looking for me, if there's anybody looking for me, I'm on a tree. Das war Marmalade mit I'm on a tree. Ich liebe dieses Lied sehr. Ich hoffe, ihr habt genauso laut mitgesungen wie ich. Laut und schief oder leise und träumend. Heute ist alles erlaubt. Hier ist Cat. Ich spiele heute Musik eine Stunde lang für euch. Und die nächsten zwei Songs sind von zwei ganz wunderbaren Frauen, Musikerinnen, Produzentinnen. Das erste ist If Time Is von Jules the Fox. Ich finde, sie gießt in diesem Lied richtig Dimensionen in die Länge eines Songs. Und gefolgt von Maria Basel mit Same But Different. I thought I knew how to speak. Studying my hands quite thoroughly. Isn't it intriguing how we breathe? Most of the time, quite naturally. The brave side of stupidity. To get this close, hide your eyes if you need the this is bigger than you and older than me. Hide your eyes if you need. If time's what it takes, I would wait here with you. Your face I love, I'd love to read. The thoughts you don't want me to see. Scared you'd rather I'd leave. Did I get too close? Hide your eyes if you need. This is bigger than you and older than me. Hide your eyes if you need. If time's what it takes, I would. Same but different, same but but different, same but, same but different, same but, same but different. So Same but different von Maria Basel. Ach, es macht mir einfach zu viel Spaß, hier ein bisschen Moderatorin zu spielen heute. Ich bin Kat, ich spiele heute Musik von Freundinnen und Freunden und Maria ist eine ganz, ganz talentierte, wunderbare Labelkollegin von mir, ist auch auf dem Label Listen Records. Liebe Grüße an alle Listen Records Menschen, die vielleicht gerade zuhören. Und jetzt geht es weiter mit einem weiteren Freund von mir, der heißt Martin Kohlstedt und ich würde gern das Lied Ohm von ihm spielen. Ich dachte mir, ich kram jetzt mal ganz kurz eine WhatsApp-Nachricht raus, nämlich die, die ich ihm zum Release, als das Lied ganz frisch rauskam, geschrieben habe. Da habe ich nämlich geschrieben, was ich empfinde, wenn ich das Lied höre. Und ich dachte, ich teile das jetzt einfach auch mal mit euch. Ich liebe den Moment, wenn das Klavier so langsam und mystisch und doch wie eine Erleichterung auftaucht. Wie die ins Morgengrauen hineinschwemmende Brandung. Und wie das Wasser dann die härteren Strukturen beginnt aufzulösen und sie dann aber miteinander existieren und kommunizieren. Sehr besonders und so ganz vielschichtig komprimiert in die Dauer eines Songs. Bin sehr gespannt auf das Album und darauf, wie sich diese Welten und Gefühle für dich live auf eine Bühne übersetzen. Ja, das Album ist jetzt übrigens draußen, also Happy Release nochmal, lieber Martin. Und wir hören jetzt zusammen Ohm, ja, was sich für mich, wie ihr gehört habt, nach viel Wasser anfühlt, gefolgt von einem Song von mir, Spell Me Free, der für mich auch eng mit dem Wasser verbunden ist. or a sign that is kept from being seen. Facing the shadow of being without, losing the edge, going down in these liquid confrontations with my doubts. Oh, they're loud. It's becoming very hard to remember what I've waited for so long. It's becoming very different to be tender and seeing with an open heart. I've tried. I don't wanna see. Every promise you couldn't be. Losing the edge, going down in these liquid confrontations with my dreams. So Das war Spell Me Free von mir, Cat. Endend mit einer wunderschönen fliegenden Gitarre von Felix Anton Rem. Ich liebe den Moment einfach sehr, immer noch sehr, wenn wir mit der ganzen Band spielen und ja, das Ding einfach fliegen lassen. Ich habe diese Gitarre übrigens vorher, bevor er die eingespielt hat, so oder so ähnlich mit meiner Stimme aufgenommen, um sie festzuhalten, damit er meine Idee wusste. Und die habe ich einfach durch einen Amp eingejohlt. Irgendwann muss ich dieses Demo nochmal rauskramen. Weiter geht's mit Something Special von Minoa und Stackles von Jonas David. Laying by the gleaming river, breathing in the summer winds, tickling stalks under our bodies, flying waves upon our heads, slightly timid touching fingers, getting more and more secure. FM. Knows when you fall. Langsam zum Ende meiner musikalischen Gastspielstunde hier auf Byte FM. Hier ist Kat und mein Album Change ist Ende letzten Monats rausgekommen. Und ja, Teil dieser Reise des Albummachens passierte in Berlin am Holzmarkt. Das ist ein wunderschönes Gelände direkt an der Spree. Und da habe ich mir einen Raum geteilt mit meinem Co-Produzenten Felix Anton Remm. Und aber auch mit zwei anderen Personen, die ihr vielleicht kennt, die waren an der Zeit aber kaum da, weil selber ganz viel unterwegs. Und zwar einmal Sophie Hunger und Henning May von An My Kante Reit. Und von den beiden möchte ich jetzt auch gerne noch zwei Lieblingssongs spielen, weil sie ja indirekt auch ein Teil meiner Reise des letzten Jahres waren. Es geht los mit An My Kante Reit, lass es kreisen. Ich weiß noch genau, wie er mir dieses Album geschickt hat, kurz bevor es draußen war. Und ich saß gerade auf einer langen Autobahnfahrt. Und als es losging, dann noch mit diesem, am Ende mit diesem Carlos Santana Gedächtnis-Gitarren-Moment. Ich bin völlig ausgeflippt und ich hoffe, ihr tut es jetzt zu Hause auch. Oder im Auto, vielleicht seid ihr auch im Auto. Oder in der U-Bahn, lasst es kreisen. Gefolgt von Sophie Hunger mit Everything is Good. Du musst gar nicht so viel sagen. Du musst gar nicht so viel reden. Du musst dich einfach nur mal wieder so bewegen, wie du willst. Du musst dich einfach nur mal wieder bewegen, so wie du es gerade fühlst. So viele Monate alleine, ja, ich glaube, über den Winter war dir alles viel zu viel. Lass es raus. Lass es kreisen. Lass es raus. Lass es kreisen. Lass es raus. Lass es kreisen. Gedränge sehen. Ich will inmitten der Menge stehen, die Lichter sind hell und ich durch das Gedränge sehen. Verschwende mein Geld, angenehm untergehen in der Masse der Maskierten. Ich will mal wieder mit dir die Kontrolle verlieren. Ich will mal wieder mit dir die Kontrolle verlieren. Lass es raus. Lass es kreisen. Lass es raus. Lass es kreisen. Dich so vielen Monaten alleine musst du mir erstmal beweisen, dass du es noch kannst. Tanz. FM. Fürs Zuhören, fürs Hiersein. Hier ist Cat mit meinem Gastspiel auf BeidFM. Ich verabschiede mich jetzt. Danke an BeidFM für mich als Gästin haben. Und ich schicke euch jetzt raus in den Abend mit meinem Song No One Ever Tells You. Und zwar in der Full-Version, weil ich darf ja bestimmen, was hier heute gespielt wird. Deswegen wird der Radio-Edit jetzt mal schön weggepackt. Ihr sollt ja auch das Gitarren-Solo und alles in seiner vollen Länge bekommen. Hier kommt also No One Ever Tells You. Bis bald! No one ever tells you, it's just fear of losing the people around you. No one ever said that it's just me fearing the loss of connection to lose the grip of it. Guess I wanted you to get out of the sunset. Can you tell? Can you tell? Will I ever know the worth of myself? No One Ever Tells You heißt dieser Song. Er kommt von der Musikerin Cat von ihrem neuen Album Change, das kürzlich erschienen ist. Das war ein letzter Songwunsch von ihr. Sie hat hier nämlich in der letzten Stunde im Rahmen des Gastspiels durch eine Auswahl an Songs aus ihrem künstlerischen Umfeld geführt. Wer auf Social Media genau hingeschaut hat, der hat vielleicht mitbekommen, dass Cat Teil eines neuen Bandprojekts ist. Eine Art Supergroup kann man das Ganze vielleicht nennen. Beteiligt sind nämlich unter anderem Francesco Wilking und Moritz Krämer von der Band Die Höchste Eisenbahn, Malte Huck, ausgestiegenes Mitglied von An My Kantereit und eben zum Beispiel auch Cat selbst. Arthur und Vanessa soll das Projekt heißen und außerdem dabei ist auch Wenke Wollny, bisher in Erscheinung getreten als Sängerin der Band Karl die Große. Wann Musik von Arthur und Vanessa erscheinen soll, das ist bisher noch nicht ganz klar, daher hier erstmal Musik von Karl die Große. Zweifel heißt dieser Song. Das war Musik von der Band Karl die Große. Zweifel heißt der Song. Ihr hört das Gastspiel auf BeitFM. Heute war das gestaltet von der Musikerin Cat. Musik aus ihrem neuen Album Change, das kürzlich erschienen ist, hat sie euch im Laufe der Sendung schon vorgespielt. Deshalb hören wir hier zum Abschluss nochmal, wie Cat eigentlich auf ihrem Debütalbum klang, das YY heißt und 2020 erschienen ist. Das nächste Gastspiel gibt's in genau 2 Wochen wieder an gleicher Stelle. Bis dahin viel Spaß im Programm von BeitFM. Und hier zum Abschluss Willow Tree von Cat. Macht's gut. So we stole ourselves away from the party. And we started our own little way. Under centuries of willows in the garden. That is well stole away from. Right. waiting for the tale to be told. We're the fakers and the song and the key. Seven wishes and two hands full of gold. Mellow devils in our bags disappear. FM in eigener Sache. Hallo, ich bin Götz Bühler. Byte FM ist Musikradio mit handverlesener Auswahl. Ständig aktuell und von Hörerinnen und Hörern finanziert. Werdet Mitglied im Verein Freunde von Byte FM und unterstützt diesen Sender. Dann habt ihr Zugriff auf das Byte FM Archiv und könnt unsere Sendung nach eigenem Zeitplan starten. Außerdem hört ihr das Programm in noch besserer Qualität und ohne Trailer wie diesen. Jetzt Mitglied werden über die Byte FM Homepage. Menüpunkt Freunde. Dankeschön.